genau genommen finde ich das immer sehr interessant, dass man, wenn man mit einem Podcast anfängt, zumindest ist das bei mir tatsächlich so, dass man mit einer komplett leeren Datei anfängt. Also ich habe da nur Audacity geöffnet und da ist nichts drin. Und dann drücke ich auf diesen roten Knopf und ich fange an zu sprechen. Dann erscheinen diese blauen, gezackten Dingsies und am Ende kommt dabei eine Sendung raus. Also das ist immer noch eine ziemlich faszinierende Sache für mich. Dass das Wunder einer wunderbaren Freundschaft, nein, also einer wunderbaren Sendung, auch eines Entstehungsprozesses, wenn man so möchte, dass man mit nichts anfängt und am Ende ein wie auch immer geartetes Produkt hat. Das ist schon echt erstaunlich. Wer hat an der Uhr gedreht? Bekommt ein Hörner, bekommt ein Hörner. Ist es wirklich schon zu spät? Bekommt ein Hörner, bekommt ein Hörner. Wer ist verrückt und leicht gestört? Bekommt ein Hörner, bekommt ein Hörner. Wenn ihr euch fragt, was ihr gleich hört, die Sendung mit dem Nerd. Hallo und herzlich willkommen bei der Sendung mit dem Nerd. Heute zum 31. Mal. Naja, eigentlich schon ein paar Mal öfter. Aber so die wirklich definitiv gezählten Sendungen haben wir heute. Die 31. Das ist schon ganz ordentlich. Das ist eine Hausnummer. Da kann man schon drin wohnen. Mein Name ist Steffen. Guten Tag. Genau, es ist Ende Juni. Ist immer so schwierig zu sagen, wenn das so oft, wenn das noch nicht ganz Ende Juni ist, aber auch nicht mehr Mitte Juni. Das war schon echt komisch. Ich habe noch ein bisschen Hausmeisterei, bevor ich mit der Sendung anfange. Nämlich wird Nerd im Juli und im August in eine Sommerpause gehen. Die sieht nämlich folgendermaßen aus. Alle Formate, das heißt Herz der Würfel und auch der König der Podcasts, sowohl Herz der Würfel als auch König der Podcasts, werden in eine zweimonatige Pause gehen. Das heißt, in den beiden Monaten gibt es keine Sendung. Das soll uns erstmal auch die Chance geben, weiter vorzuproduzieren, weil wir sind mit dem König der Podcasts eigentlich nicht so weit im Voraus, wie wir das gerne hätten. Das ist ein bisschen schade, oder wie ich das gerne hätte, muss ich ganz ehrlich sagen. Das heißt, ich würde da gerne ein bisschen mehr Abstand gewinnen. Momentan haben wir noch, also mit der, die nicht veröffentlicht ist, also nächste Woche kommt ja nochmal König der Podcasts. Wir haben noch eine weitere Sendung und wir haben noch keinen weiteren Aufnahmetermin geplant. Dementsprechend brauchen wir da ein bisschen Abstand. Und das gleiche gilt für Herz der Würfel. Da haben wir noch eine weitere Sendung und auch da wäre es dann so, dass wir erstmal so keine weiteren Sendungen geplant haben, definitiv. Dementsprechend gehen diese Formate voraussichtlich Mitte Juli oder so um den Dreh, also wenn die Sommerferien anfangen, circa in Nordrhein-Westfalen, auch in eine Sommerpause. Es kann immer mal sein, dass da eine Sendung rauskommt. Also ich will nicht sagen, dass in den 8 Wochen keine Sendungen erscheinen, dieser beiden Formate, aber so momentan ist das nicht geplant. Und ich denke, so dieser wöchentliche Rhythmus, der wird für diese 2 Monate auch nicht immer garantiert sein. Es kann gut sein, dass da mal eine Woche dazwischen ist, wo ich nicht podcaste, wo ich mich dann auch selber nicht hier hinsetze mit der Sendung, mit dem Nerd, sondern ganz einfach dann einfach auch mal Ruhe einkehrt auf dem Feed. Und dann, dass es mal eine Woche keine Sendung gibt, das ist aber dann auch zu verschmerzen. Aber selbst da habe ich im Notfall, wenn dann alles hart auf hart kommen sollte, noch die ein oder andere Konserve in petto, dass es dann da unter Umständen auch nochmal eine Kleinigkeit geben könnte, Sachen, die einfach in der Vergangenheit liegen geblieben sind, so kleine Soundexperimente, Dinge, die jetzt noch in Arbeit sind, um die Zeit zu überbrücken. Und natürlich soll diese Zeit auch dafür genutzt werden, neue Sendungen aufzuzeichnen, die dann im Laufe des Jahres auch veröffentlicht werden. Wir haben da noch 2, 3 Sachen geplant, die auch im Sommer aufgezeichnet werden sollen. Also unter anderem ist eine Geocaching-Tour nochmal geplant. Das hatten wir vor 3 Jahren schon mal gemacht. Da gab es Nerd als Podcast noch gar nicht, sondern da war das noch ein reiner Blog. Und dann habe ich mich einfach einen Sommer dann eben mit Fabian getroffen und wir haben dann eine Runde Geocaching gemacht und das war im Grunde genommen Ausgabe 0 von Nerd, war aber damals gar nicht als Podcast geplant, sondern so als Audio-Special und das machen wir dieses Jahr aber nochmal richtig offiziell als Podcast-Folge dann im Rahmen von Nerd und es gibt noch eine weitere Sendung, die wir schon vor ein paar Jahren geplant haben, die aber diesen Sommer höchstwahrscheinlich dann tatsächlich stattfindet, dazu dann aber mehr, wenn es soweit ist. Ja, wie gesagt, Juli und August eben die Sommerpause und dann, ich muss gucken, wie das mit der Sendung unter dem Nerd weitergeht. Ich versuche so einen 2-3-Wochen-Rhythmus beizubehalten. Also ich weiß nicht, ich versuche also sowohl im Juli als auch im August mindestens eine Sendung zu machen, jeweils, also dass wenigstens noch zwei Folgen kommen und unter Umständen, zumindest ist es so geplant, soll im Juli oder im August das zweite Filmspezial erscheinen. Das erste war gar nicht so erfolgreich, wie ich mir das gewünscht hätte. Aber ich mache das trotzdem nochmal, weil es mir da die Möglichkeit nochmal gibt, in einer halben, dreiviertel Stunde nochmal über ein paar Filme zu sprechen, über die ich Redebedarf habe. Und da gibt es durchaus noch ein paar, die ich da ansprechen möchte. Aber das soll es für heute schon mal gewesen sein, was die Hausmeisterei angeht. Wenn mir noch irgendwas spontan einfällt, wenn sich noch irgendwas ergibt, dann wird das hier erwähnt. Ich gehe mal in die Themenbesprechung. Ich habe heute tatsächlich nur Reviews hier stehen. Und zwar mache ich heute von Gringo Comics Keiner killt so schön wie Rocco von Bela Sobotke. Der hat sich neulich schon so herrlich darüber gefreut, dass ich ihn erwähnt hatte bei U-Comics. Und durch einen Podcast von Das Alles bin ich auf seinen Comic Keiner killt so schön wie Rocco aufmerksam geworden. Das habe ich hier jetzt liegen und bespreche das gleich. Dann habe ich die erste Ausgabe von Darkwing Duck von Joe Books. Die gucke ich mir an, stellvertretend für, ich glaube, zwei oder drei Ausgaben gibt es davon schon, stellvertretend für die. Dann das erste Heft des Crossovers Lumberjanes Gotham Academy oder Gotham Academy Lumberjanes. Das glaube ich in dem Fall egal. Von Boom Studios, Boom Entertainment, glaube ich, oder irgendwie sowas. Und DC Comics zusammen. Und in der zweiten Sendung gucke ich mir das Tri-Paperback an World's Funnest, Mr. Mixes Pitlick und Batmite, eine Zusammenstellung mit diesen beiden Charakteren und danach ist vorbei. Das war's dann schon. Jo, dann würde ich sagen, fange ich direkt an mit Keiner killt so schön wie Rocco. Wie gesagt, ich bin darauf aufmerksam geworden durch einen Podcast bei Das Alles. Das ist ein Film, Comic, Popkultur-Podcast, da geht's also so um alles Mögliche. Comics spielen da auch eine Rolle, jetzt nicht so eine vorrangige Rolle, aber es gibt immer auch mal wieder Schwerpunktsendungen. Hört ihr den Vogel? Hört ihr diesen Vogel im Hintergrund? Auf meinem Balkon sitzt ein Vogel und zwitschert. Das ist ja furchtbar. Hier wird aufgenommen. Das hat, glaube ich, aufgehört. Jedenfalls habe ich bei Das Alles, glaube ich, irgendwie eine zweieinhalbstündige Sendung gehört, in der es um also nicht nur, der es um Bela Sobotke ging, sondern wo Bela Sobotke tatsächlich selber auch zu Gast gewesen ist. Und ich kenne die Arbeit von Bela Sobotke schon relativ lange, weil er eben auch schon in U-Comics regelmäßig dabei gewesen ist, weil seine Geschichten immer mal wieder Thema gewesen sind, auch in anderen Podcasts. Es ist nicht so, dass der Mensch oder der Künstler Bela Sobotke mir unbekannt gewesen ist. Also ich habe von seinen Werken vorher schon mal gehört. Aber mich hat halt besonders abgeschreckt, dass es sich halt bei vielen seiner Werken, nicht bei allen, um Gottes Willen nicht bei allen, aber eben um Western-Geschichten handelt oder um Western-Parodien im besten Sinne. Und ich bin ja, wie das hier bekannt ist, auch nicht so ein großer Western-Fan. Also sowas wie Lucky Luke geht gerade noch, und dann hört es aber auch schon fast auf. Und so dieses Western-Thema hat mich tatsächlich immer so ein bisschen abgeschreckt. Aber ich habe dann einfach gesagt, so komm, ich gebe dem Ganzen einen Versuch, hol mir dann eben Keiner killt so schön wie Rocco, weil ich finde den Namen auch so schön und ich finde auch die Figur so cool, und habe sie erst dadurch kennengelernt, dass sie eben jetzt auch in den letzten paar Ausgaben von U-Comics wieder verstärkt aufgetreten ist. Worum geht's in Keiner killt so schön wie Rocco? Das ist eine Zusammenfassung von Comics, die auch ursprünglich in den ersten paar Ausgaben von U-Comics herausgekommen sind. Also das ist im Grunde genommen der Sammelband zu den Rocco-Geschichten aus U-Comics. Und es ist sehr episodisch erzählt. Man entdeckt aber auch eine deutliche Entwicklung. Also es ist auch eine fortlaufende Geschichte, wenn sich auch jede Episode ein bisschen auf ein eigenes Thema stützt. Rocco ist so dieser archetypische Held aus diesen Spaghetti-Western. Also darauf spielt das alles auch ein bisschen an, aber er ist auch deutlich eine Parodie auf diese Figuren. Also er ist nicht irgendwie Blondie, er ist nicht irgendwie, ja, weiß ich nicht, im weitesten Sinne Lucky Luke, sondern er ist schon so ein Anti-Held auch, der eben auch nicht unbedingt moralisch korrekt unterwegs ist und jetzt auch nicht unbedingt eine Vorbildfunktion inne hat. Und was ich eben auch schön finde, ist, es beschränkt sich eben nicht auf Western-Elemente, sondern es hat so diesen, ich komme da gleich nochmal zu, aber es hat einen deutlichen Trash-Faktor. Bela Sobotke mag dieses Wort tatsächlich in Bezug auf seine Arbeit nicht, das sagt er hinten im Interview. ich finde an dem Begriff aber selber gar nichts Schlimmes. Er selber hat Angst davor, dass es eben mit Müll oder mit schlechter Qualität zusammenhängt. Ich finde das ehrlich gesagt nicht. Es ist für mich also Trash sind für mich Dinge, wo nicht jeder sofort einen Zugang zu findet. Wo auch nicht unbedingt ein hohes Niveau vonnöten ist, sondern wo es okay ist, wenn Dinge mal ein bisschen albern sind, wo es okay ist, wenn Dinge ein bisschen absurd und surreal sind, wo Leute vielleicht die Nase rümpfen und sagen würden, okay, nee, das ist jetzt mir nicht von der Qualität und vom Niveau ist mir das jetzt vielleicht ein bisschen zu wenig. Das trifft auf Rocco halt eben auch zu, weil da sind halt Elemente drin, die würde man in einem Western nicht erwarten. Ne? Und dass er eben mit einem berlinerisch redenden Indianer unterwegs ist und Zombies abknallt, dass er Drogenerfahrungen macht, irgendwelche schrägen Figuren aus anderen Bela Sobotke-Geschichten trifft, die da einfach nicht reingehören, weil sie durch irgendeinen Zeitreise-Fu in dieser Geschichte gelandet sind. Es ist schon was anderes als so eine Lucky Luke-Geschichte. Es ist auch was anderes, als man erwarten würde, wenn man in den Spaghetti-Western guckt. Es geht in Richtung Blaxploitation, es geht in also sowas wie Shaft oder eben so diese 70er-Jahre-Filme, die Elemente hat man da drin. Es ist rotzig, es ist frech, es ist blutig, es ist abgedreht, es ist verrucht, wenn man das so möchte. Aber es macht einfach Spaß, das ist es. Also es sind so diese Geschichten, die sich einfach nicht darum scheren, großartig logisch und realistisch zu sein, sondern geht es einfach nur darum, dass diese Geschichten Spaß machen. Und solche Comics mag ich einfach ungemein und dann ist mir das Genre auch egal, in dem diese Geschichten tatsächlich spielen. Also jetzt wirklich die Story irgendwie zusammenzufassen, es ist eigentlich auch eher sowas wie so ein Zusammenschluss aus verschiedenen Figuren, die sich nach und nach treffen und dann eben in dieser Welt unterwegs sind, überleben müssen, eigene kleine Intrigen oder sich gegenseitig ein bisschen gegeneinander ausspielen auch, und da entsteht dann eben auch eine sehr schöne Dynamik mit den anderen Figuren in dieser Welt, und also von der Story her erlebt es einfach selber. Das ist dann in jedem Fall wichtig, da einen eigenen Eindruck zu finden, weil so viel Story ist es nicht. Es sind, glaube ich, irgendwie 4 Geschichten oder sowas. Es ist relativ kurz, leider. Es ist aber gestalterisch. Es ist wunderschön. Nämlich, es ist eigentlich in Schwarz-Weiß gehalten. Das ist ganz ganz vorrangig. Also es ist nicht irgendwie voll koloriert, sondern es sind ja so Akzente gesetzt durch Farben. Also hauptsächlich natürlich rot, wenn es irgendwie blutig wird. Dann halt, wenn es nötig ist, Wasser zu zeigen, macht man es blau. Dann als Kontrastfarbe, wenn es dunkel ist, dann eben natürlich viel schwarz und so. Also diese Farbakzente, die dieses Büchlein hat, sind ganz wunderbar. Das hat mir sehr gut gefallen. Und die Zeichnung, also guckt euch Bela Sobotke mal im Internet an, da gibt es sicherlich auch Leseproben. Die sind halt schon sehr überdreht, aber dann auch sehr akzentuiert. Und das hat mir sehr gut gefallen. Irgendwo sagte Bela Sobotke, sei ja irgendwie auf eine digitale Bearbeitungsweise umgestiegen. Ist mir jetzt nicht aufgefallen, könnte ich jetzt nicht mit dem Finger drauf zeigen, wo das gewesen ist. Ist auch nicht so wichtig, weil ich glaube, an der Qualität oder an der Art, wie die Geschichten aussehen, ändert sich nicht so großartig viel. Wenn ihr Spaß habt an diesen Elementen, die ich gerade gesagt habe, also abgedrehten Geschichten, also das ist auch definitiv witzig, so ist auch witzig gemeint. So ein bisschen so diese Exploitation-Filme, so diese Grindhouse-Geschichten, sowas wie, weiß ich nicht, wenn ihr die Grindhouse-Filme geguckt habt von Tarantino und Rodriguez, das ist so ungefähr das Ding, was hier so ein bisschen drinne ist, also dieses Gritty in dem Fall, dann, Western-Elemente sind ja natürlich auch mehr als genügend drin, wenn ihr darauf Bock habt, oder natürlich auch die Spaghetti-Western, besser gesagt, und Bock auf Zombies und anderen abgedrehten Kram habt, greift hier mit zu. Also da könnt ihr uneingeschränkt zugreifen. Kostet irgendwie, da steht's, 12,90 € bei Gringo Comics direkt oder bei Bela Sobotke, der hat da, glaube ich, sogar noch für, ich glaube, 30 € oder sowas eine signierte Ausgabe mit einem Druck oder sowas. Er hat mir das noch zugeschickt. Dann habe ich dann gesagt, nee, wenn es mir hinterher nicht gefällt, und dann habe ich so viel Geld ausgegeben. Aber wie gesagt, guckt da mal rein. Ist cool und ich find's irgendwie witzig. Ich weiß nicht, ob das wirklich tatsächlich so stimmt, aber da ist hinten eine Empfehlung drauf von Ralph Bakshi. Wo ich auch gedacht habe, okay, das ist schon ein ziemlicher Ritterschlag. Wenn der sagt, hast du gut gemacht. Das ist ein ziemlicher Ritterschlag. Keiner killt so schön wie Rocco, Gringo Comics, große Empfehlung. Dann geht's hier weiter mit Disney Darkwing Duck. Da gibt's ja jetzt schon seit ein paar Jahren wieder neue Comics. Es ist mir immer noch ein Rätsel, warum Marvel oder Disney nicht tatsächlich hingeht und sagt, so komm, wir bringen jetzt eigene ja, Disney Comics auf den Markt. Das ist mir echt ein absolutes Rätsel. Ich verstehe es einfach nicht, weil in meiner Wahrnehmung ist das für mich irgendwie ein No-Brainer, dass Disney seine Marken auch tatsächlich selber auf den Markt bringt und selber eben vermarktet. Stattdessen werden da Lizenzen vergeben an Verlage wie IDW. Die ersten Darkwing Duck Geschichten erschienen eben bei Boom Comics. Und das gleiche Kreativteam macht jetzt die Darkwing Duck Comics weiter bei Joe Books. Das ist also noch ein kleinerer Verlag. Früher hatte Disney ja immerhin noch ein kleines eigenes Comic-Label. Das haben die eben auch nicht mehr. Und das ist irgendwie auch seltsam, so dass sie gar keine eigenen Bestrebungen haben, diese Marken am Leben zu erhalten und das immer in andere Hände geben. Ja, also im Falle von Darkwing Duck haben die das im Vorfeld damals bei Boom sehr gut gemacht. Und das war auf jeden Fall gut, diese Figur nochmal in Comic-Form wiederzubekommen. Ich glaube, wir haben hier in Nerd auch schon mal darüber gesprochen. Wenn ihr das mal lesen wollt, es gibt ein LTB Premium mit der Nummer, keine Ahnung, sagt euch gleich die lustige Computerstimme. Boah, E5. Dankeschön. Also in irgendeinem LTB Premium gab es eben die Darkwing Duck Geschichten auch auf Deutsch. Es gibt, glaube ich, ich weiß nicht, ob es von Joe Books ist, aber es ist irgendwo im Internet über Amazon auch erhältlich, ein Omnibus mit allen Darkwing Duck Geschichten. Kostet, glaube ich, irgendwie $30. Also wenn man das nochmal lesen möchte, ist das auch möglich. Aber es gibt eben jetzt bei Joe Books auch neue Geschichten. Und also das Kreativteam sind Aaron Sparrow und James Silvani, die eben geschrieben und gezeichnet haben. Die Farben kommen von Andrew Dalhouse, glaube ich. Und die Buchstaben von AWs Darren Bennett und DC Hopkins. Ja, ist immer schade, wenn man nicht weiß, wer diese Leute sind. Genau, und hier ist es eben Orange is the New Purple, Orange is the New Black, denn es geht auch tatsächlich um ein Hochsicherheitsgefängnis, in dem alle Superschurken von Darkwing Duck eingesperrt sind und durch einen blöden Zufall wieder freikommen. Ich weiß es nicht, wenn ihr als Kinder mal Darkwing Duck gelesen habt, dann oder nicht gelesen habt, sondern gesehen habt, dann ist es einfach großartig, dass diese Figur heute noch existiert, weil sie ja ganz, ganz anders wie so eine Figur wie DuckTales, wie die Figuren in DuckTales oder die Gummibärenbande oder weiß der Geier was. Die Gummibärenbande ist ja die Serie zu Taran und der Zauberkessel. Das war ja genau als diese Serie geplant und ist dann eben umgedreht worden. Nein, dieses Universum halten wir, aber wir nehmen nicht diese Düsternis aus dem Film damit hinein. Ansonsten hattest du oft Serien, die eben auf Filmen basierten oder im Falle von DuckTales eben direkt auf Comicvorlagen. Und das war bei Darkwing Duck eben nicht so. Natürlich sind da Figuren drin, beziehungsweise in anderen Serien vorgekommen sind, also sowohl Quack, der Bruchpilot, kommt aus DuckTales, nicht aus den Disney Comics. Also Quack hatte in Karl Barks Comics nie einen Auftritt, sondern der ist extra für DuckTales auch erfunden worden. Aber also, es gab ihn eben vorher in diesem Serienuniversum und genauso wie Gizmo Duck, Krachbummente eben auch, oder Dingsbums Duck, es gibt glaube ich beide Namen, eben auch in DuckTales schon vorgekommen ist. Aber dieses Darkwing Duck Universum selber ist komplett original. Da ist nichts drin, was es irgendwie vorher gegeben hat. Und das ist in sich einfach schon wahnsinnig einzigartig. Jetzt habe ich wieder wahnsinnig gesagt. Mir ist neulich mal gesagt worden, das sei mein Lieblingsverstärker-Adjektiv. Jetzt fällt mir das auch noch auf. Das ist ja furchtbar. Es ist in jedem Fall super einzigartig innerhalb dieses Disney-Kosmoses, dass es was gibt, was einfach in sich selber, ohne eine vorher existierende Vorlage, einfach geschafft hat, so eine große Gefolgschaft aufzubauen. Selbst so total abstruse Geschichten wie Chip und Chap Ritter des Rechts, also die Rescue Rangers oder Tailspin, Captain Baloo und seine Crew, die basieren ja eben auf Vorlagen, die es schon gegeben hat. Ne? Captain Baloo eben aus Figuren aus dem Dschungelbuch und bei den Rescue Rangers sind es A-Hörnchen und B-Hörnchen. Chip und Dale, wenn man so möchte. Das macht Darkwing Duck in sich besonders und ich glaube, deswegen ist auch die Gefolgschaft bis heute so treu und es ist wunderschön, dass es dieses Universum halt immer noch gibt, selbst wenn es bei einem kleinen Verlag wie Joe Books ist. Und wie gesagt, für mich bleibt da immer noch die Frage, warum erzählt man es nicht bei Disney? Darkwing Duck ist nur ongoing, das heißt, da geht's auch immer weiter. Ich habe, glaube ich, neulich die Solicitations gesehen für Ausgabe 6 oder 7, also da geht's lange noch weiter. Da ist also auch noch kein Ende in Sicht. Wenn ihr euch unsicher seid, ob euch das gefällt, wartet auf erste Trade oder wartet oder holt euch einfach das erste Heft, guckt da mal rein. Ich finde, es lohnt sich. Die Zeichnung, es sieht halt aus, als wäre es aus der Serie entnommen. Die Bilder sind super dynamisch. Darkwing Duck ist ja auch so eine ja, von Comics inspirierte Figur. Es gibt ganze Folgen, die auf Comics basieren. Also es gibt so diese eine Folge mit oh Gott, wie hieß der auf Deutsch noch? Dark Warrior Duck, genau. Und das war ja eine direkte Anspielung auf The Dark Knight Returns. Darkwing Duck selber ist ja so ein bisschen so ein Riff auf, schon auch auf Batman, ganz klar. Aber da ist auch The Shadow mit drin, da ist sind ganz viele Elemente mit drin, die aus Pulp und aus Superhelden-Comics eben stammen. So ein bisschen Phantomas und dann hat er auch so seinen, eben mit Negaduck oder Fiso-Duck, wie er im Deutschen heißt, eben auch so sein Spiegel, böses Spiegeläquivalent, wo es ja auch in der Serie bestätigt wird, dass er tatsächlich aus dem Spiegeluniversum stammt, was ganz schief und schräg ist. Und es ist richtig, richtig großartig, eben wie dieses Universum aufgebaut ist und über so viele Jahre auch als Trickserie gelaufen ist. Das ist, glaube ich, mit über 90 Folgen auch eine der langlebigsten Disney-Serien überhaupt, neben den DuckTales, glaube ich. Und nochmal als Erwähnung, es gab hinterher sogar so etwas wie die Avengers oder wie die Justice League in den Darkwing Duck Zeichentrickgeschichten, also eben ein Team von Superhelden oder Superenten mit Fähigkeit oder sowas. Da waren ganz viele Figuren drin und auch in dieser Geschichte wird klar, wie reichhaltig und vielseitig seine Rogue Gallery ist, weil die wird hier komplett zitiert und gezeigt. Also hier wird man als jemand, der die Serie damals gesehen und geliebt hat, definitiv auch nochmal zurückgeholt in dieser Comicserie, denn wo Schurken in einem Hochsicherheitsgefängnis gefangen sind, ist es eigentlich ganz klar, worauf das am Ende der ersten Ausgabe hinauslaufen muss. Richtig, einer backt einen Kuchen und alle feiern Geburtstag. Naja, natürlich nicht, es brechen alle aus, ist ganz klar. Für Disney-Fans Lesepflicht, für Darkwing Duck oder DuckTales-Fans sowieso. Ich hoffe, dass Egmont sich ein Herz nimmt und hingeht und das vielleicht mal in einem Format auf Deutsch bringt, was eben nicht diesem LTB-Ding entspricht, weil das ist vom Format echt super unhandlich und funktioniert irgendwo gar nicht. Also für ein US-Comic ist dieses LTB-Premium-Format, obwohl es schon wesentlich größer ist als ein normales, lustiges Taschenbuch, immer noch relativ ungeeignet. Deswegen greift tatsächlich vorzugsweise zu der US-Veröffentlichung, um einfach dieses Format mitzunehmen, weil so klein geschrumpft, wie das teilweise war, man konnte es halt kaum lesen. Also das ist so der Nachteil von dem LTB Premium. Der Vorteil ist einfach, es ist riesendick und kostet nur 10er. Also mehr Darkwing Duck bekommt man halt für 10 Euro auf keinen Fall. Besonders wenn man bedenkt, dass ein einzelnes Heft schon 3 oder 4 Dollar kostet. Ich glaube, das hier kommt mit 2,99. Ist also verhältnismäßig günstig. So, dann haben wir das erledigt. Quickie ist mein Name. Ich trinke Nesquik. Dann geht's hier nämlich weiter mit. Da ist es. So. Lumberjanes Gotham Academy Nummer 1. Das ist von vielen Leuten wahnsinnig heiß erwartet worden. Du hast es wieder gesagt, haha. Verlag ist übrigens Boombox. Boombox ist, glaube ich, deren Jugendsparte bei Boom. Also nicht das für Kinder, das heißt, glaube ich, nochmal anders. Aber das ist so diese Young Adult Sparte, möchte ich mal ganz, ganz frech sagen. Und diese Zusammenstellung von Lumberjanes und Gotham Academy, das sind so diese beiden Franchises, einmal von Boom eben, ich glaube, erfunden und mit am gestaltet, glaube ich, auch von ursprünglich von Noel Stevenson, wenn mich nicht alles komplett täuscht. Die hat das aber irgendwann nach anderthalb Jahren oder so, also relativ zügig abgegeben an das aktuelle Team. Und das aktuelle Art-Team, Kreativteam von den Lumberjanes hat eben auch dieses Heft gestaltet. Also es ist wenig von den Leuten drin, die die Gotham Academy bei DC machen. Und Gotham Academy eben bei DC ist ungefähr sowas wie, ja, stellt euch Harry Potter im DC-Universum vor mit Batman-Elementen und ihr habt eben Gotham Academy. Und ja, worum geht's in diesem Heft? Es ist, vielleicht muss ich erstmal anders anfangen. Also ich habe die ersten beiden Trades von Lumberjanes bei einer Freundin gelesen, weil das so ein Universum gewesen ist, mit dem ich mich erstmal so gar nicht anfreunden konnte. So eine reine Mädelsgruppe und ich hatte einfach Angst, dass das so tropey ist, dass das in irgendeiner Art und Weise darauf hinausläuft, dass es so 0815 Abziehbilder sind. Und ja, also mein Eindruck war schon, dass das diese Figuren hier so schon so rollentypische Figuren sind. Also man hat so sein, das eine Girlie, man hat so die Draufgängerin, man hat so ein bisschen die Verrückte und so. Das sind schon, ich will nicht sagen klischeehafte Figuren, aber es sind so Archetypen ein Stück weit. Nur wenn man mit der Kritik herangeht, wie man an Comics rangeht, in denen halt nur Jungs unterwegs sind, da hat man das halt auch. Also das ist halt in keinem Fall negativ zu bewerten, weil in Comics, in denen halt reine Jungstrupps sind, hast du auch irgendwie deinen Raufbold, den Schüchternen, den dicken Nerd und hast du nicht gesehen. Und diese Figuren sind hier auch tatsächlich identisch so drin, deswegen ist das auf keinen Fall was Negatives. Aber das war am Anfang so ein bisschen meine Angst, ob das funktionieren würde. Und ja, das tut es. Und die ersten beiden Volumes von Lumberjanes, sagen wir es mal so, ich habe mich lange am Ende einer Geschichte nicht mehr so totgelacht wie am Ende von Lumberjanes. Das ist so verrückt, das ist so sinnbefreit, was da am Ende passiert. Ich kann es nicht spoilern, weil, wie gesagt, ich bin hinterher komisch angeguckt worden, weil ich mich gar nicht mehr eingekriegt habe. Es ist wirklich fucking witzig gewesen, weil es einfach auch so unerwartet gewesen ist. Und die Story wurde gut aufgebaut, das Mysterium wurde lange hinausgezögert, bis man dann kapiert hat, nach zwei Bänden, wie gesagt, das waren, glaube ich, tatsächlich 10 oder 12 Hefte, die es gedauert hat, bis raus ungefähr klar war, worum es geht und das ganze Mysterium aufgelöst worden ist. Das war ganz, das war wahnsinnig geschickt, das habe ich wieder gesagt. Das war richtig gut erzählt. Jetzt passe ich schon auf, jetzt fällt mir das auf, es ist doof, Mann. blöd. Das finde ich jetzt wahnsinnig blöd. So, es ist sehr geschickt aufgebaut und sehr geschickt erzählt worden. Und ich habe gerade echt vergessen, wer es gezeichnet hat, war, glaube ich, auch ein rein weibliches Kreativteam, wenn mich nicht alles komplett täuscht. Und aktuell ist es aber allerdings ein anderes Kreativteam, was eben auch dieses Heft gemacht hat, wie gesagt. Funktioniert die Verbindung Gotham Academy Lumberjanes? Nein. Also mir hat es tatsächlich nicht gefallen, was vielleicht hauptsächlich daran liegen kann, dass es nicht mehr das gleiche Kreativteam ist, was an dem ersten Volume oder an der ersten Abschnitten Lumberjanes gearbeitet hat, vielleicht liegt es da dran, und weil es eben auch nicht das Kreativteam ist von Gotham Academy, dass es eben Leute sind, die an dieser Geschichte arbeiten, mit denen ich nicht vertraut bin. Ich hab lange Gotham Academy gelesen, ich glaube bis nach Endgame, Batman Endgame, wo die ja auch noch ein Tie-In-Heft hatten, und dann bin ich kurze Zeit später ausgestiegen, weil ich DC einfach so ein bisschen links liegen hab lassen, aber ich habe Gotham Academy nicht deswegen liegen gelassen, weil es mir nicht mehr gefallen hätte, sondern weil ich einfach von DC zu dieser Zeit genug hätte. Jeder, mit dem ich bis heute gesprochen habe, der die Serie gelesen hat, hat sie auch geliebt. Also die allgemeine Meinung ist, dass Gotham Academy wirklich eine der größten Serien ist, die DC in den letzten paar Jahren gemacht hat. Und das sage ich als jemand, der jetzt nicht so ein großer Fan ist von Batman und all diesen Elementen. Aber der große Vorteil von Gotham Academy ist eben, dass es sehr losgelöst ist vom restlichen DC-Universum. Und diese Serien sind meiner Meinung nach immer noch der beste Einstieg für Leute, die so mit Superhelden-Comics gar nichts am Hut haben, weil so dieses Thema Superhelden ist für Gotham Academy auch weitestgehend unwichtig. Also da, ne, also da, außer dass Batman, glaube ich, am Anfang mal durchs Bild hüpft und ich glaube, Damian Wayne in einem Annual, glaube ich, zu Gast ist, und ein paar Figuren grob aus dem Batman-Universum stammen oder so Zitate sind aus älteren Batman-Comics, hat mit Batman eigentlich nichts zu tun. Und nichts davon, was die Gotham Academy ausgemacht hat, ist in diesem Heft drin. Es ist also eigentlich vorrangig ein Lumberjanes-Heft. Und insofern habe ich einfach ein Problem mit den Elementen aus Lumberjanes, weil es halt so wenig von dem hat, was mir bekannt gewesen ist. Das mag für jemanden, der oder die Serie jetzt monatlich liest und auch diesen Wechsel mitgemacht hat und sich daran gewöhnt hat, anders sein. Das kann ich nicht beurteilen, in dem Sinne. Sondern ich bin jetzt hier wirklich aus dem Blickwinkel hereingegangen. Ich habe Gotham Academy gelesen, bin da halbwegs auf dem Stand und habe eben nur das erste Kreativ, dem Lumberjanes, mitbekommen. Und dementsprechend hat mich dieses Heft nicht so wirklich abgeholt. Hauptsächlich aus dem Grund, weil ich eben mit diesem Kreativteam nicht vertraut bin und die Elemente aus Gotham Academy nicht wiederfinde, die ich geliebt habe. Ich will aber die Arbeit der Leute, die daran gearbeitet haben, auch überhaupt nicht schmälern. Es ist witzig und passend gezeichnet, auch wenn es definitiv noch eine Ecke cartooniger gezeichnet ist als das Volume davor. Ich sag mal so, das hier ist jetzt wirklich comichaft, also das ist so, das klingt jetzt despektierlich, aber das ist ein bisschen Knacksheft-Niveau, was hier passiert. Und im Volume davor, da mit dem Kreativteam davor, war es eher so ein bisschen wie so ein Saturday-Morning-Cartoon für Mädels. Was auch nicht, oder was nicht so böse gemeint ist, wie es klingt, weil selbst die Samstagsmorgens-Cartoons für Mädels sehen heute besser aus als alles, was wir damals als Kinder geguckt haben. Dementsprechend ist das auf keinen Fall irgendwas, was Negatives. Wie gesagt, mich hat es nicht abgeholt. Für mich ist es nichts. Ich weiß, wer es sich holen wird, in jedem Fall. Das heißt, ins fertige, sechsteilige Trap Paperback werde ich definitiv reingucken. Aber so als ersten Eindruck von diesem Heft hat es mich tatsächlich nicht abgeholt. Hier geht's weiter, nämlich mit einem Trap Paperback, was ich mir die Tage erst geholt habe oder vor ein paar Wochen erst geholt habe. Nämlich einem neuen Trap Paperback von DC namens World's Funnest. Ist ein Sammelband, was den Namen Sammel auch tatsächlich verdient hat, weil es halt wirklich Geschichten aus verschiedenen Ähren sammelt, und da nicht ein einziges aktuelles Comic drin ist, ist das eben heute mein Klassiker. In World's Funnest geht es um die beiden Figuren Batmite und Mr. Mix Yes Pitlick. So spricht man diesen Namen aus. Man spricht ihn, oder man schreibt ihn MXYZPTLK, aber geschrieben, ausgesprochen wird er tatsächlich Mix Yes Pitlick. World's Funnest war gleichzeitig der Titel von einem, ich glaube tatsächlich von einem Elseworld, geschrieben von Evan Dorkin. Evan Dorkin ist wahrscheinlich am bekanntesten für Milk and Cheese, ein Comic, was ich nicht müde werde zu zitieren. Ich werde es auch bestimmt in der nächsten Zeit mal irgendwann reviewen als Klassiker. Das ist definitiv geplant. Evan Dorkin hat auch eine meiner liebsten Simpsons Halloween-Comic-Geschichten geschrieben. Das Besondere an dieser Einstiegsgeschichte, also die hier wirklich nur die Einstiegsgeschichte ist, es war, glaube ich, ein 80- oder 90-seitiges, das ist richtig lang gewesen, auf jeden Fall, Elseworld, was eben sehr viele Facetten hatte. Das ist eben so ein bisschen das Startpunkt für dieses Paperback, war für mich auch der Grund, das Ding zu kaufen. Und das Besondere an dieser Geschichte ist eben, dass so ziemlich jeder, der damals, als die Geschichte erschienen ist, alles, was da in irgendeiner Art und Weise Rang und Namen hatte, hat das Ding gezeichnet. Also es ist eben geschrieben von Evan Dorkin, aber gezeichnet von praktisch jedem. Also ich kann ja mal eben vorlesen. Ich glaube, das ist nach Seiten auch geordnet: Mike Allred, Frank Cho, Stephen DiStefano, Dave Gibbons, Joe Giella ist ein Inker, Jaime Hernandez, den haben wir, glaube ich, neulich auch mal hier erwähnt, dann Stuart Immonen, Phil Jimenez, dann Doug Monkey, David Mazzucchelli, kennt man auch, Frank Miller, die beiden dann eben, Sheldon Moldoff, auch, glaube ich, auch ein Silver Age, Golden Age Zeichner, oder doch Silver Age, dann Glenn Murakami, Norm Redmond, Alex Ross, Scott Shaw, Jay Stevens, Ty Templeton, Bruce Timm, Jim Woodring, auch schön, Koloristen kann ich noch dazu sagen, ist hier Chris Chakri, und der Letterer Tom Orchard, keine Ahnung. Genau, und das Cover kommt von Brian Bolland und Chris Chakri. Und genauso funktioniert diese Geschichte. Also die Geschichte beginnt praktisch im Silver Age. Mr. und Mrs. Piddleick und Batmite begegnen sich. Muss ich die beiden Figuren noch erklären? Na, ich mach's mal besser. Mr. und Mrs. Piddleick ist ein Gegner von Superman, kommt aus der fünften Dimension, hat ein oranges Leibchen an, ich weiß gar nicht, wie man das sagen kann, mit so lilafarbenen Akzenten, hat einen lilafarbenen mit einem lilafarbenen Melone auf dem Kopf und hat zumindest in den ersten Geschichten auch immer eine Zigarre im Hals. Und kommt eben aus der fünften Dimension, kommt immer in unsere Welt, also in die Superman-Welt praktisch, um Superman zu ärgern. Und Superman muss ihn halt immer austricksen, seinen eigenen Namen rückwärts zu sprechen, damit er in seine Welt zurückkehrt. Und während er eben da ist, verändert er halt die Realität und verwandelt alle möglichen Dinge, erweckt Gebäude zum Leben, verändert also im Grunde genommen die Realität um Superman. Und das ist natürlich eine ziemliche Gefahr und Superman schafft es in den Geschichten, in denen er auftaucht, auch immer wieder Mr. und Mrs. Piddleick auszutricksen, sodass er dann durch einen blöden Zufall seinen eigenen Namen tatsächlich rückwärts sagt. Batmite auf der anderen Seite ist ein sehr ähnlicher Charakter, wenn auch nicht der gleiche Charakter für Batman, sondern ist es auch ein interstellarer Kobold aus einer, es ist nicht wirklich klar, ob die beiden Figuren aus derselben Dimension stammen. Das wird auch zumindest in diesem Sammelband nicht ausreichend geklärt, aber sie sind auf jeden Fall irgendwie schon sehr ähnlich in ihrer Art. Und Batmite ist eben in seiner Dimension der größte Batman-Fan und beobachtet die Arbeit von Batman und möchte ihn gerne als Sidekick unterstützen. Und ist dabei eigentlich ein sehr destruktives Element und macht Batman eigentlich mehr Probleme, als dass er ihm hilft. Und diese beiden Charaktere treffen sich eben hier in World's Funnest und irgendwann geraten die beiden eben auch in einen Streit. Ja, wer ist jetzt besser, Batman oder Superman? Und ja, bei diesem Streit kommen einige dieser Figuren zu Schaden. Und was jetzt folgt, ist einfach eine absolute, ich weiß es nicht, Tour de Farce, kann man das sagen? Es ist also nicht wirklich klar, also was damit jetzt genau gemeint ist, aber die beiden reisen durch sämtliche absurde und skurrile, surrealen Facetten des DC-Universums, also in jedes mögliche Zeitalter, in viele Elseworlds, die damals gang und gäbe gewesen sind, hebeln dabei die Gesetzmäßigkeiten des DC-Universums komplett aus den Angeln, zerstören ein Universum nach dem anderen, geraten dann natürlich auch in Geschichten wie The Dark Knight Returns, wo dann auch der Zeichenstil angepasst wird. So funktioniert dieses Heft eben, dass jeder Zeichner, jeder Autor, es sind also tatsächlich auch nur Männer, die an diesen Dingen gearbeitet haben, deswegen kann ich da das Maskulinum gerne verwenden, dass also alle Zeichner tatsächlich, ja, wenn sie die Figur benutzt haben, auch diesen Zeichenstil eben benutzen. Also Bruce Timm, der die Geschichte, der die Figur ja auch in der Superman-Zeichentrickserie benutzt hat, lässt seine beiden Seiten aussehen wie ein Storyboard, was total witzig aussieht. Und eben weil Mr. und Mrs. Piddleick in der TV-Serie ja auch aufgetaucht ist, in der animierten, und er sieht dann eben auf diesen beiden Seiten auch exakt so aus wie in der TV-Serie. Und das geht wirklich bis zum Ende hin so weiter. Und am ehesten, finde ich, kann man diese erste Geschichte vergleichen mit Deadpool Kills the Marvel Universe, also wo auch Deadpool quasi durchs Marvel-Universum gelaufen ist und nach alle möglichen Figuren gekillt hat. Das hat noch mehrere Nachfolgebände bekommen, wurde hinterher so zu dieser, ja, in Anführungszeichen, Deadpool Kills-Kontinuität zusammengefasst. Und damit kann man diese Geschichte am ehesten vergleichen. Allerdings ohne dieses Blutige. Es ist aber, wie ich finde, nicht weniger gewalttätig. Also man hat hier schon durchaus, ja, so ein bisschen etwas, was deutlich auch über Cartoon-Gewalt hinausgeht. Es ist aber in allen möglichen Belangen optisch ein absolutes Fest. Es ist ein Fest für Menschen, für Comic-Fans, die sich eben mit dem DC-Universum in all seinen Facetten auch auskennen. Dafür ist das auch gedacht. Also man muss schon ungefähr eine Ahnung haben, wer diese schrägen Figuren sind. Also wenn Batmite und Mrs. Piddleick plötzlich auf Apocalypse sind, wenn die plötzlich in irgendeiner Zeichentrickserie sind aus den 70ern oder 60er Jahren, da muss man wissen, wer diese Figuren sind, im Shazam-Universum unterwegs sind, bei den Freedom Fighters, you name it. Es ist also, man muss es wirklich kennen, ansonsten hat man hier keinen Spaß dran. Das ist ein bisschen ärgerlich, eben weil diese erste Geschichte den doch relativ ersten großen Teil dieses Trade Paperbacks ausmacht. Was danach kommt, ist allerdings so etwas wie die, ja nicht die Erklärung für das, was in dieser ersten Geschichte passiert, aber zumindest die Erklärung für diese beiden Figuren. Denn im weiteren Verlauf dieses Bandes sind eben ja die wichtigsten Geschichten mit Mr. Mixers Pittelig und Batmite gesammelt, vorrangig deren Origins, also eben der erste Auftritt von Mr. Mixers Pittelig in Superman Nummer 30 von 1944, also noch tiefstes Golden Age, dann Batman meets Batmite im beginnenden Silver Age in Detective Comics 267, geschrieben übrigens von Bill Finger und gezeichnet von Sheldon Moldorf, da haben wir dann eben auch tatsächlich die beiden originalen Zeichner und Autoren. Im Falle von Mr. Spittelick und Superman sind es tatsächlich Siegel und Schuster, die die Serie, die das Heft eben geschrieben haben. Und dann geht's bunt so weiter, also sowohl Batmite als auch Mr. Max Spittelick bekommen eben, ich finde schon gleichberechtigt viele Seiten und zu keiner der beiden kommt tatsächlich zu kurz. Ein absolutes Highlight für mich sind tatsächlich die Batmite-Geschichten aus den 90er Jahren von Alan Grant und Kevin O'Neill geschrieben. Das ist einmal Legend of the Dark Might aus Legends of the Dark Knight 38 und dann eben Mightfall, was ein, ich glaube, noch ein Elseworld gewesen ist, und dazwischen eben The Impossible Dream. Und das Besondere an diesen drei Geschichten, ich gehe gleich nochmal ein bisschen auf den Inhalt ein, das Besondere an diesen drei Geschichten ist, sie haben so eine kleine Kontinuität. Obwohl das drei Geschichten sind, die relativ weit auseinander liegen und eigentlich gar nicht so sehr zusammenhängen. Und diese Kontinuität besteht eben darin, dass es in den Alan Grant Geschichten, die ja, also wenn man den Namen Alan Grant hört und auch in Kombination mit Kev O'Neill, dann weiß man, dass es da wahrscheinlich tendenziell ein bisschen härter zur Sache geht. Also Alan Grant war ja meiner Meinung nach auch der Lobo-Autor in den 90er Jahren neben Keith Giffen. Also die Geschichten sind halt auch durch den Zeichenstil von Kev O'Neill, der glaube ich in der Zeit auch mit, ich weiß nicht so viel sagen, aber der hat Martial Law gemacht. Ich glaube, der hieß so. Eben auch, also man erkennt diesen Zeichenstil auf jeden Fall sofort wieder. Und da ist es eben so, dass eine dieser Figuren eben ein Drogensüchtiger ist und sich in der Geschichte nicht so wirklich rausstellt. Also wir sind in den 90ern, das heißt, wir haben nach der Crisis eine neue Kontinuität, in der die Geschichten im Golden und Silver Age nicht passiert sind. Und es stellt sich in dieser Geschichte nicht so hundertprozentig raus, ob Batmite tatsächlich aufgetaucht ist oder nicht. Und es ist ganz egal, wie abgedreht und furchtbar diese Geschichte dann sich auch weiterhin entwickelt. Am Ende sagt selbst Batman, okay, ich habe keine Ahnung, ich habe den Typen gerade interviewt, es gibt keine großartigen Beweise für das, was er mir erzählt, das klingt super unlogisch. Und dieser Drogensüchtige, dieser Handlanger, ich glaube, der hieß irgendwie Mad Dog irgendwas, ich muss mal eben gucken. Bob Overdog, hier haben wir es endlich. Eine Figur namens Bob Overdog, wahrscheinlich in Anlehnung an Underdog oder sowas, keine Ahnung. Er sagt selber, er möchte kein Underdog mehr sein, deswegen nennt er sich jetzt selber Overdog. Und der hat also eine Drogenerfahrung und denkt sich Batmite aus. So wirkt es zumindestens. Und alles, was in dieser Nacht passiert, kann man eben auch mit einer sehr krassen und überdrehten und schlimmen Drogenerfahrung erklären. Und damit wird diese Geschichte schon irgendwie zu einem PSRI. Diese Drogenerfahrung, die Overdog dann tatsächlich erlebt, wird ja dadurch, dass Batmite eben auch diese realitätsverzerrenden Kräfte hat, ähnlich wie sie Mixes Pittelick hat, dass wir dadurch noch verstärkt. Und das eben auch durch den Zeichenstil von Kevin O'Neill. Es ist absolut überdreht, es ist mega skurril. Man muss da auch wirklich Bock drauf haben. Also man, wie gesagt, guckt euch den Zeichenstil von Kevin O'Neill an, dann werdet ihr wissen, worauf das anspielt. Und was ich mit der Kontinuität meinte, ist nämlich in der späteren Geschichte von Carl Kasell, die innerhalb der World's Finest Serie gespielt hat, geht nämlich Mixes Pittelick hin, trifft Bob Overdog und stellt Mixes Pittelick aus seinen Gedanken her, sodass eben dieses nächste Abenteuer mit Batman, Superman, Robin und Superboy, glaube ich, da sind noch mehr Figuren, also die ist auch sehr abgedreht, aber nicht so krass gezeichnet wie die davor, und stellt eben in der Geschichte eben Mixes Pittelick aus dessen Gedanken heraus, und das ist auch in der Geschichte nicht wirklich hundertprozentig klar, ob es Mixes Pittelick tatsächlich gibt. Das finde ich wahnsinnig spannend. Jetzt habe ich es schon wieder gesagt, ich glaube es nicht. Und dann gibt es eben mit Mightfall dann nochmal darauf die Eskalationsstufe, also dann auch The Legend of the Dark Knight praktisch nochmal die Fortsetzung da drauf, dass Overdog komplett in Bezug zur Realität verliert. Es ist nochmal krasser, weil das auch eine Geschichte ist, oder Mightfall besser gesagt, Mightfall eben nochmal eine krassere Geschichte ist, weil da natürlich auf Nightfall angespielt wird und ich glaube, dass auch ungefähr zu der Zeit erschienen ist, ungefähr in dieser Zeit erschienen ist, und da natürlich auch komplett übertrieben wird, überdreht wird. Da muss man Spaß dran haben, das muss man mögen. Man muss also auch diese total überdrehten, heftigen Alan Grant Lobo-Geschichten mögen, um hier an dieser Geschichte auch nur im Ansatz Spaß zu haben. Das ist nicht immer leicht, glaube ich, und ich glaube, dass es auch schwierig ist für Menschen, die eben nicht so hundertprozentig firm mit dem DC-Universum sind, das hier auch nachzuvollziehen. Aber ich glaube, genau daraus entsteht auch so ein bisschen der Spaß an diesen Geschichten. Also meine Highlights sind tatsächlich, obwohl ich eigentlich ein relativ großer Fan bin von Mr. Spitalek, tatsächlich die Batmite-Geschichten, diese drei, die aufeinander folgen. Als Abschluss gibt's noch eine klassische Geschichte, also die eigentlich auch schon sehr, sehr klassisch ist, nämlich die beiden Hefte Little Leaguers aus Superman Batman 51 und ich glaube 52, wo ist das Cover, wo eben so kleine Chibi Justice League Figürchen hier eingreifen und am Ende stellt sich eben raus, es war wieder mal eine Auseinandersetzung zwischen Batmite und Mr. Spitalek. Die Geschichte hat ein bisschen so einen kleinen Cliffhanger am Ende, der dann aber natürlich wie immer innerhalb des DC-Universums nicht aufgegriffen wurde, was ich wahnsinnig schade finde. Spannend zu sehen ist das Paperback vor allem aus dem Grund, weil man halt eben merkt, woher kommen diese Charaktere. Es ist so eine kleine Geschichtsstunde. Wenn man aus DCU, aus dieser DCU-Veröffentlichungsinitiative von DC eben den neuen Batmite-Band gelesen hat, den es ja auch gibt, und den gut fand, daran Spaß gehabt hat, dann holt euch das hier. Dann wisst ihr, wo die Figur herkommt. Dann wisst ihr auch, wer Mr. Mrs. Piddleick ist. Der hatte zwar auch schon einen Auftritt in der New 52, sogar schon ganz zu Anfang der New 52. Das hatte aber meiner Meinung nach mit der Figur selber nichts zu tun. War ein typischer Fall von Grant Morrison, nimmt sich eine Figur, liest sich deren Ursprung durch und nimmt dann Elemente aus dem ersten Heft und verbaut sie in eine moderne Geschichte. Denn Grant Morrisons Mr. Spitalek, den er halt eben in seinem Action Comics Run New 52 benutzt, hat in seinem Ursprung sehr viele Elemente aus der ersten Geschichte aus Superman 30, also die ganze Herkunftsgeschichte, dass er quasi der Hofner an seinem Königshof ist und dann gesagt hat, nee, also er möchte da weg, weil er da irgendwie der Unterste von unten, von der Unteren war und dann festgestellt hat, dass er mit seinen Kräften dann im Grunde genommen das ganze Universum beherrschen könnte, also und dann gesagt hat, da wäre er der Stärkste und deswegen immer wieder zurückkommt. Und diese Elemente hat er tatsächlich benutzt und was auch dazu geführt hat, dass Rex Morales damals plötzlich anfing, so kleine Cartoon-Figuren zu zeichnen, was in seinem Zeichenstil auf jeden Fall wirklich witzig war. Was hier drin ist, unter anderem, sind auch Geschichten aus John Burns Superman Run mit Mrs. Spitalek. Um das noch der Vollständigkeit halber zu sagen, es fehlt aber die eine Geschichte, die ich so wunderschön finde, weil am Ende dann Superman Mrs. Spitalek eben wieder besiegt und er zurückgeht, aber dann sagt, nö, ich will noch Spaß haben, in eine andere Dimension wechselt und dann Figuren trifft, die an die Fantastic Four erinnern und sich dann vor deren Augen in den Impossible Man verwandelt. Denn es wird in dem Heft von John Byrne ziemlich krass angedeutet, dass Mrs. Spitalek eben tatsächlich die gleiche Figur ist wie der Impossible Man, nur dass der Impossible Man halt im Marvel-Universum aussieht, wie er da aussieht. Was ich eine coole Idee finde, was natürlich von Marvel nicht bestätigt wurde, weil es so ein kleiner Gag ist für Leute. In jedem Fall basiert der Impossible Man halt exakt auf Mrs. Spitalek, weil er im Grunde genommen die gleichen Fähigkeiten hat. Und diese Verbindung halt zu ziehen, finde ich extrem witzig. Superman 50. Nicht wahnsinnig witzig, möchte ich dazu sagen. Die Geschichte fehlt mir ein bisschen und es gibt eine Geschichte, die herausgekommen ist während der Zeit, als es Electric Superman gab. Die heißt, glaube ich, irgendwie Mrs. Spitalek New Year's Special oder irgendwie sowas. Ich kann es jetzt gerade nicht hundertprozentig sagen. Die habe ich auf Deutsch. Innerhalb von einem Dino-Heft ist die erschienen. Deswegen ist es nicht so ein großer Wermutstropfen. Die hätte ich hier aber auch gut gefunden, weil es halt auch eine Reise durch das etwas verrücktere DC-Universum ist und da wird sich auch sehr parodistisch damit auseinandergesetzt, um das halt ergänzend dazu zu lesen. Ich kann es auf jeden Fall empfehlen, aber wie gesagt, mit der Einschränkung, ihr müsst euch ein kleines bisschen sehr ausführlich mit dem DC-Universum bis in die 2000er Jahre auskennen. Ansonsten macht das nicht viel Spaß und das finde ich einfach wahnsinnig Wahnsinnig schade. Jetzt habe ich es schon wieder gesagt. Das ist unfassbar. Es ist tatsächlich mein Lieblingsverstärkungsadjektiv. Vielleicht sollte ich einfach dazu stehen. Ich stehe zu meinem Wahnsinn. So, das ist jetzt einfach mal so. So, das soll es für heute auch gewesen sein. Guck gerade mal auf die Uhr. Na gut, ich kann diesen Bereich gleich auf jeden Fall noch runterschneiden. So schlimm ist es also nicht. Ich verbleibe mit einem freudigen Auf-Wieder-Nerd. Nächste Woche hört ihr hier den König der Podcasts. Ich glaube, wir gucken noch einen Godzilla-Film. Ich weiß gerade nicht welchen. Godzilla, Befehl aus dem Dunkel. Genau. Das hatte ich, glaube ich, im letzten Mal schon mal überlegt. Befehl aus dem Dunkel gucken wir. Und dann hören wir uns wieder hier in der Sendung mit dem Nerd in 2 Wochen. Ich glaube, das ist dann auch schon Anfang Juli. Und danach gucken wir mal, wie das mit der Sommerpause ausgeht. Gut. Auf wieder Nerd. Tschüss. Die Sendungen im Nerd-Nerd-Nerd-Podcast Network sollen auch zukünftig für euch kostenfrei bleiben. Die Produktionen sind für uns aber nicht kostenlos. Ihr könnt uns direkt unterstützen. Einerseits habt ihr die Möglichkeit, uns auf ohne Kredits zu spenden oder zu übertragen. Die Links dazu findet ihr am Rand des Blogs. Am direktesten aber unterstützt ihr die Sendung über unsere Wunschzettel, wo viel Review-Material für kommende Sendungen auf euch wartet. Jedes Geschenk wird garantiert in der Sendung besprochen. Daneben könnt ihr über Feedback, Fragen oder Themenvorschläge direkt Einfluss auf die Sendung nehmen. Die verschiedenen Möglichkeiten, uns zu erreichen, findet ihr auf nerdnerd.blogsport.de. Erzählt auch euren Freunden und Familien von uns. Vielen Dank. Jetzt hast du hier gerade ein ganz anderes Fenster geöffnet. Das gehört hier gar nicht hin. Geh weg. Du bist ein komisches Fenster. Geh weg. Böses Fenster.